Willkommen zur nächsten TechView Podcast Show. Das heutige Thema lautet Gallium 3D. Und anders als man es vielleicht auf dem ersten Hören vermuten könnte, handelt es sich nicht dabei um irgendwas Biologisches, sondern es handelt sich um Grafikkartentreiber. Es ist eine Technologie für Grafikkartentreiber und wir wollen das mal ein wenig erläutern, weil das so immer mehr in den Vordergrund rückt, da es immer mehr Geräte gibt außerhalb der Fensterwelt und der PC-Welt, also Smartphones, Tablet-PCs, aber auch sonstige Zugangsgeräte fürs Internet, Internet-Terminals quasi. Und dort wird das immer interessanter, weil die alle unterschiedliche Technologien einsetzen, müsste es doch möglich sein, die Treiberentwicklung, gerade für die Grafik und die immer anspruchsvoller werdenden Grafiken, irgendwie gerecht zu werden und da versuchen, das zu erleichtern, dass diese Treiber bei gleichem Chip einfacher programmiert werden können. Und das ist im Grunde genommen das, wofür Gallium 3D dann jetzt steht. Fangen wir mal kurz mit einer kleinen Geschichte an. Wie ist das ganze Gallium 3D entstanden oder wer hat das quasi erfunden? Das sind die Grafikexperten gewesen von Tungsten Graphics. Das war so eine kleine Firma, die vorher auch schon mal existiert hat, aus verschiedenen Grafikexperten und Grafikgeeks, die Grafikkartentreiber hergestellt haben und mit Grafik-Engines rumexperimentiert haben. Und diese kleine Firma wurde dann, weil sie so viele Experten hatte, dann von der Firma VMware aufgekauft, denn die haben schon relativ früh gemerkt mit ihrer Virtualisierungslösung, dass sie so eine Technologie wie Gallium doch ganz schön gebrauchen können für ihre Virtualisierungslösungen. Gut, fangen wir zunächst einmal damit an, was ist eigentlich Gallium 3D? Im Grunde genommen kann man Gallium 3D als API-Layer für die Entwicklung von Grafikkartentreibern für alle möglichen Plattformen bezeichnen. Das heißt, ihr kennt das ja jetzt eventuell, falls ihr weitere Plattformen mal ausprobiert habt, also ein Mac, ein Windows oder mal Linux angeschaut habt oder auch Sachen wie Haiku, BOS, euch das mal angeschaut habt oder noch exotische Betriebssysteme. Dort ist es so, dass diese Grafikkartentreiber, die ihr für ein und dieselbe Grafikkarte vielleicht braucht, in 4 oder 5 verschiedenen Versionen, also für jedes Betriebssystem, eigens angepasst werden muss und eigens geschrieben werden muss. Und ein nettes Beispiel, was ich da finde, ist immer wieder der Grafikkartenhersteller Nvidia, der ja für zig Plattformen seine Treiber rausgibt. Einmal für Windows, dann für Linux, dann für FreeBSD, für Solaris und für AIX, glaube ich, auch noch. Also für eine ganze Reihe an Unix-ähnlichen Systemen. Und das Ganze kostet natürlich einen Heiden Arbeit. Und was einem auffällt, natürlich, ach so, weil ich fast vergessen habe, Unix-artiges System. Die Mac-User will ich da natürlich nicht raushauen irgendwie. Die kriegen natürlich auch Grafikkartentreiber von Nvidia geliefert. Die laufen dann allerdings über Apple. Apple spielt die dann erst ein über ihr Software-Update oder sowas. Also Mac-User, fühlt euch nicht hier ausgeschlossen. Ihr kriegt auch im Grunde genommen Treiber von Nvidia, nicht von Apple. Gut, dann fangen wir mal an. Also es gibt halt diese 4, 5 verschiedenen Plattformen, wofür zum Beispiel Nvidia ihre Grafikkartentreiber anpassen muss und entwickeln muss. Das Interessante dabei ist, es handelt sich zum Beispiel eigentlich immer um die gleiche GPU, die angesprochen werden muss, um den gleichen Chipsatz, der eigentlich unterstützt werden muss. Allerdings muss für jedes Betriebssystem irgendeine eigene Anpassung erfolgen. Und das ist ein bisschen nervig und das kostet, das merkt man auch gerade als Linux-User, dass die Windows-Treiber dann doch bevorzugt werden in einer gewissen Art und Weise. Ist ja auch klar, sind mehr Nutzer wahrscheinlich. Deshalb wird Nvidia da was bevorzugen und dass dann es ja 2, 3 Monate dauert, bis dann der entsprechende Treiber mit der gleichen Unterstützung der Grafikkarte, der neuen Grafikkarte, die vor einem Monat raus oder vor 2, 3 Monaten rausgekommen ist, dann auch für Linux zur Verfügung steht. Das liegt einfach daran, dass nicht die Anpassung an der GPU oder an dem GPU-Treiber, der direkt mit der Hardware kommuniziert, durchgeführt werden muss, sondern die Anpassung an Betriebssystem selbst, an Xorg, an OpenGL, was ja auf verschiedenen Betriebssystemen auch anders implementiert ist teilweise, das muss dort angepasst werden. Und das Interessante ist, dass jeder Grafikkartenhersteller auf jeder Plattform, auf jeder mir fast bekannten Plattform, wenn er dort Grafikkarten Treiber herstellt, nicht nur das direkte Ansprechen der Hardware mit des Treibers mit der Hardware implementieren muss, sondern auch so Sachen wie OpenGL, die Anpassung an den Fenstermanager, der auf dem Betriebssystem genutzt wird. Bei Linux ist das ein bisschen was schwieriger. Dort gibt es keinen Fenstermanager, dort muss angepasst werden an Xorg, an die verschiedenen Bibliotheken in Xorg, und dann hoffen wir, dass dann der Fenstermanager richtig mit den Bibliotheken umgeht und dann auch der Treiber richtig rendert. Bei KDE 4 haben wir gemerkt, da ist was schiefgelaufen. Da muss also auch eine Anpassung an KDE 4 extra erfolgen, oder KDE 4 muss sich anpassen an den NVIDIA-Treiber. Riesendiskussion. KDE hat das auf das NVIDIA-Projekt geschoben. Zum Beispiel jetzt konkret eben dieses Beispiel mit NVIDIA und KDE 4. Und um dieses Problem irgendwie aufzulösen, ist halt Gallium 3D da. Denn diese ganze Wurstelei an der Oberfläche, also an dem Frontend, so will ich das mal nennen, so nennen das, glaube ich, auch die Leute von VMware bzw. ehemals Tungsten Graphics, also die Leute, die an Gallium 3D arbeiten, nennen das Frontend, also die Apps, die angesteuert werden müssen. Die 3D-Programme, die Spiele, die Implementierung von OpenGL, OpenES oder was auch immer, was es da noch alles gibt, OpenVG, OpenGL-ES, so heißt es richtig. Die ganze Anpassung wurde bisher von den Grafikkartenherstellern gemacht, und das ist natürlich ein bisschen was ärgerlich und viel Arbeit und kostet gerade auf den verschiedenen Plattformen natürlich eine ganze Menge Zeit. Ein Vergleich, den ich euch so sagen möchte, ist zum Beispiel wieder mal NVIDIA als Beispiel, weil ich habe selber nur NVIDIA-Karten hier, außer einer Intel, und aus diesem Grund habe ich mich da so ein bisschen mehr informieren können. Wieder ein Beispiel NVIDIA. Es gab in einem Interview mit dem Chefentwickler für die Treiberabteilung bei NVIDIA, der meinte, die verschiedenen, die Komponenten, die man jetzt für die verschiedenen Betriebssysteme braucht, die sind zu 80% gleich. Also der Treiber ist zu 80% auf jedem Betriebssystem gleich. Und die anderen 20% sind halt eben nicht gleich. Und ich fürchte fast, das ist dieser Frontend-Bereich, der nicht gleich ist. Und diese 20% führt dann zu dieser Verzögerung von 2-3 Monaten bei den Treibern auf Linux, dass da dann die aktuellen Grafikkarten mit unterstützt werden oder auch auf anderen Plattformen. BSD muss ja noch länger warten, glaube ich. OpenSolaris, je nachdem wie, oder Solaris selbst, je nachdem wie schnell das Geld da fließt, ist natürlich der Treiber auch ein bisschen was schneller fertig, wie zum Beispiel der 64-Bit NVIDIA-Treiber. Das ist so eine kurze Anekdote dazu. Und jetzt wollen wir mal richtig in die Technik einsteigen, was Gallium 3D jetzt angeht. Ich habe euch jetzt erklärt kurz, wofür Gallium 3D so ganz grob stehen soll und wie die aktuelle Technologie aussieht und was jetzt mit Gallium 3D verbessert werden soll. Gallium 3D wird aktuell auch schon eingesetzt, für diejenigen, die es interessiert, von den quelloffenen Treibern von Intel zum Beispiel. Das Nouveau-Projekt als eines der berühmtesten Projekte, glaube ich, auch jetzt in den letzten Tagen, hat auf sich aufmerksam gemacht, da Ubuntu das in der neuen Version 10.04 mit standardmäßig integrieren wird und der alte NV-Treiber rausfliegt, zumindest für 2D-Sachen. Ist es dann ein guter Ersatz. Er soll auch Multi-Monitoring dann unterstützen. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt den proprietären Treiber installieren, falls ihr nur Präsentationen machen wollt, nicht viel 3D-Effekte oder Spiele spielen wollt, sondern das wirklich als auf dem Arbeitsplatzgerät oder Arbeitslaptop mit euch schleppen wollt, auf der Uni oder so, und dann eine Präsentation halten wollt, dann geht das jetzt auch mit dem neuen Nouveau-Treiber. Und natürlich ATI bzw. AMD mit R300. Dort gibt es auch jetzt einen Treiber in Entwicklung, ungefähr so auf Status des Nouveau-Treibers, beide noch Entwicklungsphase. Der Intel-Treiber ist relativ stabil, auch schon seit längerem in Benutzung. Und es gibt noch einen Cell-Treiber für die PlayStation 3, erkennt man sicherlich den Cell-Prozessor. Dort gibt es auch einen Treiber für, der mit Gallium 3D erstellt worden sind. Gut, jetzt aber wirklich ins Thema direkt hinein. Also wie bereits ganz zu Anfang versucht zu erwähnen, die jetzigen Treiber sind sehr, sehr stark an das OS gebunden durch diese Frontend-Verknüpfung und an die API und den ganzen anderen Fenstermanager-Systemen eigentlich fest damit verbunden, und man muss die Sachen implementieren in diesem Treiber. Und das ist eigentlich das Problem, weil dieses ganze Treiber-Interface wird immer schwieriger dann zu managen, weil diese Anpassungen an diese verschiedenen Oberflächen, an die verschiedenen APIs auf verschiedenen Betriebssystemen, die anders implementiert sind. Ihr seht, ich rede was schneller, das hat damit zu tun, dass das wirklich sehr kompliziert ist und eine ganze Menge an Sachen sind, die dann mit bedacht und berücksichtigt werden müssen, dass es nicht eben nur so ein Treiber zum Ansprechen der Hardware zu schreiben, sondern diese ganze Software-Stack muss da auch geschrieben werden. Die ganze Anpassung an die verschiedenen APIs, das ist eine enorme Arbeit und man hat gerade auch in den letzten Jahren gemerkt, dass das ein bisschen eine zu schwierige Arbeit geworden ist. Ich erinnere mich da an Windows Vista, was eingeführt worden ist, was einen neuen Window Manager bekommen hat, einen neuen Fenster Manager bekommen hat, der das GDI ablöst und das ist der DVM. Und das hat dazu geführt, dass alle Grafikkartenhersteller, ich glaube auch Intel, Probleme hatten mit der Anpassung ihrer Grafikkarten an diese neue API, an diese neue Schnittstelle, an diesen neuen Fenstermanager und dann zu Abstürzen führte das zu Problemen bei Spielen auch, weil diese Anpassung, die Änderungen, die dann in Windows da vorgenommen worden sind, nicht richtig vollzogen werden konnten von den Grafikkartenherstellern. Die mussten wirklich jedes Detail kennen und das kannten sie nicht, weil Microsoft es wahrscheinlich kurz vorm Release selber noch nicht kannte oder kurz vor der Fertigstellung selber noch nicht richtig alles ausgedacht und durchgeklügelt hatte. Und ja, mit Windows 7 ist das Problem ja jetzt quasi beseitigt. Die Sachen sind jetzt bekannt. Das ist aber auch so ein Beispiel, Paradebeispiel dafür, was schief laufen kann. Die ganzen Probleme, man hat das natürlich den Grafikkartenherstellern angelastet, aber die haben sich auch so ein bisschen versucht rauszureden und gesagt, ja, Microsoft hätte das früher veröffentlichen müssen, uns früher Bescheid sagen müssen, damit wir dann uns einarbeiten hätten können und dann vernünftige Treiber schreiben können. Dann habe ich ja auch schon bereits erwähnt, OpenGL muss für jeden Treiber manuell angepasst und mitgeliefert werden. Das heißt mit anderen Worten, dieser ganze OpenGL-Stack, der eigentlich bekannt ist, wird nicht vom Betriebssystem, jedenfalls im Falle von Microsoft, nicht vom Betriebssystem selbst mitgeliefert, sondern von dem Treiber. Das heißt, jeder Treiber liefert seinen eigenen OpenGL-Murks quasi mit, der auch ein bisschen teilweise auch angepasst ist, nicht komplett inkompatibel ist zum OpenGL-Standard, das wäre ja undenkbar, aber so ein bisschen was angepasst ist an die Grafikkarte. Hat natürlich einige Vorteile, weil man das dann optimieren kann für die Hardware, die man wirklich einsetzt, hat allerdings auch gewaltige Nachteile. Man hat keinen Standard und es kann dann zu Inkompatibilitäten führen und eventuell weiß ein Entwickler, der vor 3 Jahren einen Treiber rausgebracht hat, jetzt in Ruhestand ist, den kann man jetzt schlecht fragen und oder weiß nicht mehr, wie er damals das OpenGL für Grafikkarte XY implementiert hat. Das führt dann auch dazu, dass Grafikkarten, alte Grafikkarten von neuen Betriebssystemen eigentlich komplett nicht mehr unterstützt werden und man so Inkompatibilitäten bekommt und Nvidia zum Beispiel, ATI auch und jetzt Intel natürlich auch, die hatten ja damals Pakete für, also ein Treiberpaket für mehrere Grafikkarten und irgendwann sind einige Grafikkarten rausgeflogen. Das merkt man sehr schmerzlich auch auf Linux-Distros. Das ist so mein Feld, wo ich das merke. ATI zum Beispiel bietet keine Unterstützung für eine alte ATI Radeon 9200. Dort gibt es einfach keinen offiziellen Treiber mehr, der mit einem aktuellen Linux-Kernel zum Beispiel läuft. Da müsste man sich einen uralten Linux-Kernel nehmen und den uralten Treiber. Dann würde es ungefähr funktionieren. Also das ist so was Ärgerliches. Und das ist auch ein Grund, weshalb Gallium 3D jetzt hier mit reinkommt, weil das sowas zum Beispiel nicht ganz verhindern kann, aber zumindest so weit verzögern kann, dass dann wirklich auch so eine GeForce 4 MX immer noch in 5-6 Jahren genutzt werden kann unter einem aktuellen Linux-Kernel zum Beispiel. Dann hat man bei den Tungsten Graphics-Leuten damals zunächst einmal überprüft, also in der Anfangsphase von Gallium 3D überprüft, diese genutzten APIs, die man dort anbietet, die das ansprechen, auf einer wirklichen Low-Ebene, sagen wir mal so, wie funktioniert das eigentlich? Was gibt es dort für Unterschiede? Auch was OpenGL angeht, dieses mitgelieferte OpenGL, was gibt es da eigentlich für Unterschiede? Was ist da Usus? Was wird da häufig benutzt? Und man hat dann herausgefunden, dass eigentlich alle Grafikkartenhersteller, also namhaft die drei großen Grafikkartenhersteller, Nvidia, ATI, AMD beziehungsweise Intel, dass die alle im Grunde genommen fast annähernd gleich arbeiten mittlerweile. Ganz zu Anfang gab es vielleicht den einen oder anderen Unterschied oder große Unterschiede. Mittlerweile haben die sich ja allerdings so angepasst, weil ja alle mittlerweile auch, das merkt man gerade, die werden ja gepusht durch Videospiele, nicht nur auf der Konsole, sondern auch auf dem PC. Und dort müssen ja alle höchste Leistung bringen und beste Grafikeffekte. Und da die Grafikeffekte immer mehr standardisiert werden, die Grafik-Engines immer mehr auf einen Standard gepackt werden, sind das Ansprechen der Grafik-Hardware und der Treiber-APIs im Grunde genommen fast immer gleich oder annähernd gleich. Das einzige Problem, was es dann noch gibt, ist halt diese Frontend-Ebene, die UI-Treiber, also der Fenstermanager, den anzusprechen. Also OpenGL ansprechen oder andere Standards, DirectX oder sowas ansprechen, das machen fast alle Grafikkartentreiber gleich, annähernd gleich. Und nur das Ansprechen des Fenstermanagers, das machen sie unterschiedlich. Wenn man jetzt einen 2D-Fenstermanager hat, auf einem GNOME-Desktop zum Beispiel, wird das anders gemacht natürlich als auf einem GDI-Desktop auf Windows 2000, der angesprochen werden muss, oder Windows XP. Und aus dem Grund kam man anfänglich auf die Idee, dass man quasi einen Layer zwischenschaltet. Also einen Layer, der zwischen dem Fenstermanager und dieser Grafikkartentreiber oder ja quasi einen Layer, der zwischen der Hardware-API und dem Fenstermanager arbeitet. Das Ganze nannte sich WinSys und ist in einer abgespeckten Form immer noch in Gallium 3D enthalten und ist eigentlich der Kern oder eines der Kerne von Gallium 3D, das Ansprechen des Fenstermanagers unter jedem Betriebssystem mit einer einfachen Hardware-API oder einer einfachen API. Und OpenGL selber ist natürlich dann auch als ein Layer mit integriert in Gallium 3D. Für die Treiberentwicklung muss er also nicht mehr beachtet werden. Man muss nicht sein eigenes OpenGL mitliefern, sondern kann dann ein Standard-OpenGL nehmen. Und das ist eine enorme Ersparnis natürlich auch für die Grafikkartenhersteller. Und man erhofft sich dadurch, dass wirklich dann zeitgleich auf verschiedenen Plattformen, gerade auch auf den neuen Handy-Plattformen zum Beispiel, die ja auch immer schneller werden, immer besser. Jetzt habe ich gehört letztens, es gibt jetzt 1 Gigahertz, sogar 1,7 Gigahertz Chips jetzt in Handys. Stellt euch mal vor, das hatten wir vor ein paar Jährchen auch noch in den Desktop-Rechnern. Zum Teil immer noch in den Desktop-Rechnern, wenn wir uns die Tops oder Netbooks angucken, die mit einem 1,6 Gigahertz ausgestatteten Intel Atom oder AMD Prozessor ausgeliefert werden. Und diese Sachen, ja, dann wird es natürlich auch interessant, mobiles Spielen auf einem Tablet oder auf einem iPhone-ähnlichen Gerät, also Smartphones quasi, das wird auch immer berühmter, immer mehr angefragt und dort sollen natürlich auch schöne 3D-Effekte drauflaufen und dort sind AMD, Intel und natürlich auch Nvidia wieder bereit, Grafikchips bereitzustellen, denn die wollen natürlich dort ihre Vormachtstellung, die sie vielleicht schon auf einem normalen Computer haben oder in den Konsolen, dort natürlich auch festigen und erhärten und dann natürlich Geld verdienen. Also das bringt natürlich einen enormen Vorteil, denn OpenGL ist ein Standard, läuft auch auf einem Handy vielleicht, iPhone zum Beispiel läuft OpenGL drauf und läuft auf dem PC auch drauf und warum muss jedes Mal der Treiber selbst dieses OpenGL mitliefern? Ich glaube, auf dem Handy selber wird das bereits mitgeliefert, das heißt, die Treiber müssen dann nicht selber das OpenGL mitliefern. Das ist ein Konzept, was clever ist, was dann natürlich so auch auf dem PC umgesetzt werden soll, damit man die Treiberentwicklung verkürzt, die Qualität der Treiber erhöht, weil man sich dann mehr darum kümmern kann, wirklich die Kommunikation mit der Hardware zu verbessern. Und ja, das ist einer der Gründe, weshalb sich jetzt Gallium 3D auch lohnt. Machen wir weiter. Was ist Gallium jetzt also wirklich in Wirklichkeit? Gallium ist im Grunde genommen nur ein Interface, was zwischengeschaltet wird zwischen dem Frontend, also der Software, bestehend aus Apps, den verschiedenen API-Layern, also OpenGL, OpenVG, DirectX, Xorg oder was auch immer, den Rendering-Interfaces, so kann man die auch nennen, die dann wirklich dann das Rendering machen, und der eigentlichen Hardware bzw. der Treiber-GPU, die dann direkt mit der Hardware kommunizieren kann und Befehle an die Hardware geben kann. Das ist ein bisschen kompliziert formuliert, aber ich glaube, man kann sich das aus einem Block vorstellen, aus einem Frontend, einem Backend, und zwischen den beiden ist eine Schicht, die nennt sich das Interface, das Gallium 3D Interface, was dann die Kommunikation zwischen dem Frontend und dem Backend oder dem Backend und dem Frontend ermöglicht. Also relativ einfach erklärt das Ganze. Nochmal kurz zur GPU und dem Backend quasi. Dort auf dieser GPU oder der Treiber richtig intern für die GPU selbst zusammen mit dem Frontend, so wie es jetzt aussieht, stellt im Grunde genommen ein kleines Betriebssystem dar. Denn die für die GPU da. Also ihr habt quasi ein kleines System, was auf dieser GPU läuft, was einen eigenen Compiler mit sich bringt, das Code in Maschinensprache für die GPU übersetzt, was ein eigenes OpenGL mitbringt, wie ich bereits gesagt habe, also eigene API für das Anbinden an die GUI oder an ein Rendering-Interface, so heißt dieser Fachbegriff dazu. Und das ist das, was heutzutage mitgeliefert wird. Also ein kleines, wirklich ein Mini-Betriebssystem auf der Grafikkarte. Und man versucht das jetzt runterzubrechen, nur auf diese Hardware-nahen, auf dieses Backend, dass nur der Treiber für die GPU entwickelt werden muss und der Rest im Grunde genommen im Interface abläuft, beziehungsweise dem Interface nur mitgeteilt werden muss, zum Beispiel, ja, ich bin jetzt Grafikkarte so und so, Intel i915, und ich unterstütze zum Beispiel keinen Vertex Shader. Und dann sagt das Interface, okay, Vertex Shader wird nicht unterstützt, also werfen wir das Modul für Vertex Shader raus oder deaktivieren das und aktivieren das Software Vertex Modul. Und das ist auch schon so eine kleine. Da gehe ich auch schon rein ins Interface quasi, so eine kleine Einführung ins Interface. Das Interface sieht nämlich wirklich so aus, dass in dem Interface wirklich Module drin liegen, die dann für die verschiedenen Features der Grafikkarte stehen, zum anderen für die Anbindung oder für das Sprechen mit den verschiedenen API-Layern zuständig sind. Zum Beispiel ist relativ interessant oder auch nützlich, Module zu benutzen, weil wenn man jetzt ein Handy hat, dort hat man jetzt zum Beispiel kein, sagen wir mal ein Android-Handy, dort hat man jetzt zum Beispiel kein DirectX. Also wozu soll man das DirectX mitliefern in diesem Gallium-Interface? Schmeißen wir es einfach raus. Das geht ja mit Modulen recht einfach, weil das wird eh nicht genutzt. Gleiches gilt auch für die PC-Welt. Ich habe jetzt hier einen Linux-PC, DirectX funktioniert auf Linux nicht, also brauche ich in dem Gallium-Interface kein DirectX. Also schmeiße ich das Modul raus, spart natürlich dann auch Platz und noch ein bisschen was Performance, weil dann weniger Code verarbeitet werden muss. Ein weiteres Beispiel von den Vorteilen jetzt, die dieses Interface bringt. Einige würden ja jetzt sagen, naja, jetzt mein alter Grafikkartentreiber, mein heutiger Grafikkartentreiber bringt sein eigenes OpenGL mit. Ist das denn nicht besser? Ist das nicht besser optimiert für meine Grafikkarte, für diese spezielle Grafikkarte? Naja, nur zum Teil, würde ich mal sagen. Weil was Gallium auch noch ermöglicht durch dieses Interface und durch diese Standardisierung auf die verschiedenen APIs, ist es, sowas zu schaffen, dass die Performance so um 100 bis 150 Frames, so sagen es auf jeden Fall die Firmware, ehemaligen Tungsten-Graphics-Leute selber, also die Gallium 3D-Entwickler selber, dass man da 100 bis 150 Frames pro Sekunde mehr rausholen kann im Durchschnitt bei Grafikkarten in OpenGL. Das ist jetzt die API, wo die das getestet haben anscheinend. Aus dem Grunde, weil bei der jetzigen Implementierung von den Treibern muss bei OpenGL quasi jedes Mal komplett das, was gerendert werden muss. Also es sind ja nicht einfache Linien oder Boxen, sondern es sind wirklich ganze Landschaften, die kreiert werden müssen, ganze Räume, die da gerendert werden müssen in 3D, dass dort für eine Veränderung des Bildes immer komplett das ganze Bild oder Veränderung eines Objektes bei dem Bild immer das ganze Bild auf die Grafikkarte geladen werden muss über OpenGL. Das heißt, man kann nicht ein Objekt in diesem OpenGL ansprechen, also beispielsweise eine Kiste, die man dort hat, die auf einem Tisch steht in einer virtuellen 3D-Welt, und ich will, dass die Kiste jetzt herunterfällt. dann kann man die Kiste nicht direkt ansprechen, sondern müsste wie in einem Kinofilm jedes Mal, wenn die Kiste runterfällt, komplett diesen OpenGL-Befehl oder die ganze Landschaft rendern und jedes Mal nur mit der Veränderung in der Kiste, aber den Rest müsste man auch mit übertragen. Das kostet natürlich ein bisschen was an Übertragungszeit, an Performance im Treiber selber oder beziehungsweise in der Hardware selber, weil die Hardware muss natürlich dann auch rechnen, jedes Mal das komplett neue Bild rechnen und nicht nur die Veränderung. Man hat da versucht, da ein bisschen mit Tricks zu arbeiten, aber was Gallium jetzt ermöglicht, und das ist, glaube ich, die eigentliche Revolution, weshalb sich, glaube ich, Gallium auf allen Plattformen durchsetzen wird, zumindest was zukunftssichere 3D-Games angeht, dort wird man sicherlich auf Gallium setzen, ist quasi bei OpenGL, ist das jetzt hier das Beispiel, wollen wir mal bei bleiben, dass ihr dort die Möglichkeit habt, ein Objekt direkt anzusprechen. Das heißt, ihr könnt direkt sagen, in der Software selbst, also im Spiel zum Beispiel, das Objekt Kiste soll jetzt ein paar Pixel nach unten gerendert werden, soll sich drehen oder sowas. Und dann wird über das Gallium 3D-Interface mit Hilfe des Treibers direkt dieses Objekt angesprochen und es wird zu dem Treiber selbst, also zu dem Hardware und zur GPU, sagen wir besser so, zum GPU-Treiber oder zur Hardware selbst, zur GPU, wird dann nur die Veränderung für dieses Objekt gesendet und nicht der ganze OpenGL-Code des ganzen Raumes muss dann nochmal gesendet werden, sondern nur das Objekt soll sich verändern, nur dieser Code wird dann gesendet, dass dieses Objekt sich verändert, der Rest bleibt gleich und muss nicht verändert werden. Also eine enorme Ersparnis. Ich glaube, ich habe das, hoffe ich mal, so erklärt, dass ihr das so einigermaßen verstanden habt. Und das ist eine wirklich der enormen Performance-Features, die Gallium 3D bringt. Weil ich habe mir auch erstmal gedacht, zusätzlichen Layer rein, da muss das über einen zusätzlichen Layer laufen, macht das nicht so Performance-Einbußen. Und im Grunde genommen nicht. Da hat man wirklich darauf geachtet, dass das keine Performance-Einbußen macht im Gallium 3D. Also im Grunde genommen, nochmal kurz zusammengefasst, zwischen der CPU des Computers und der GPU wird also bei so einem OpenGL-Spiel zum Beispiel eine ganze Menge Blob, also Binary Large Objects, werden da quasi hin und her geschickt momentan. Und mit Hilfe von Gallium 3D kann man das reduzieren, wenn man direkt auf das Objekt drauf ansprechen kann und dann viel weniger Daten zwischen der CPU und der GPU quasi austauschen muss. Das also dazu. Machen wir weiter. Wofür ist das Ganze dann auch noch gut und was bringt das jetzt auch noch? Das eines der wesentlichen Dinge, die bei der Treiberentwicklung immer noch heutzutage gemacht werden, sind Grafikkartensimulationen. Das heißt, die Hersteller testen ihre Grafikkartentreiber nicht auf speziellen Grafikkarten, also auf spezieller Hardware, weil die Hardware meist vielleicht auch noch in Prototypen sich gerade befindet oder noch gar nicht fertig ist, sondern die Treiber werden, damit sie so schnell wie möglich rauskommen, gerade für die Windows-Welt, werden die, ich bin mir eigentlich sicher für die Linux-Welt fast genauso, werden die nicht auf Hardware direkt getestet, sondern auf simulierter Hardware. Das heißt, man simuliert einfach so eine Grafikkarte und testet dort den Treiber drauf. Und das ist natürlich auch für jede Grafikkarte, muss das angepasst werden, das Simulationsprogramm extra geschrieben werden. Und Gallium 3D ermöglicht es jetzt mit dieser Entwicklung nur dieser Treiber-GPU oder des GPU-Treibers nur. Und indem man dieses ganze API-Gedönse, das Oberirdische, das Frontend weglässt, ermöglicht es natürlich dann auch, dass man quasi mit Gallium 3D eine eigene Simulationssoftware zu Hause direkt hat für eine Grafikkarte oder für einen neuen Treiber, den man angepasst hat. Ein Beispiel, die Nouveau-Entwickler zum Beispiel, die werden sicherlich auch nicht mit jeder Nvidia-Karte ihr System testen können. Allerdings werden sie die Möglichkeit haben, ihren Treiber zu testen, indem sie ganz einfach eine virtuelle Grafikkarte quasi anlegen, eine Grafikkartensimulation durchführen und den Treiber dann darauf abstimmen lassen oder durchsuchen lassen auf Fehler. Und das ist wirklich auch eine geniale Technologie, die es ermöglicht, natürlich dann die Entwicklung von Treibern zu beschleunigen. Also es gibt quasi zwei Punkte, die Gallium 3D jetzt für die Treiberhersteller einen enormen Schritt vorwärts in Richtung Entwicklungszeit und Komplexität natürlich bringen. Das sind zum einen natürlich das Sparen von Frontend-Entwicklungen, von API-Anpassungen, von Anpassungen an den Fenstermanager, an Xorg, an DirectX, an OpenGL, an OpenVG und den ganzen anderen Kram, den man dort anpassen muss, sondern man muss sich nur noch auf die Kommunikation des Treibers mit der Hardware spezialisieren und auf natürlich dann die Kommunikation mit dem Gallium 3D Interface, was allerdings standardisiert ist, sodass im Grunde genommen man, wenn man das einmal geschrieben hat, für alle weiteren Grafikkarten das eigentlich übernehmen kann. Man muss halt nur darauf aufpassen, wenn man jetzt eine Grafikkarte hat, ja, die hat jetzt hier das neue DirectX-Feature so und so oder das neue OpenGL 3.0-Feature so und so, das unterstützt es, dann muss ich dem Interface mitteilen, ja, das wird unterstützt. Das ist also so eine Anpassung an die Hardware, das allerdings viel geringerer Aufwand ist, als das jetzt direkt in die APIs mit hinein, direkt eigene APIs mitzuliefern und das direkt mit den APIs zu kommunizieren, mit den oberirdischen oder dem Fenstermanager. Das ist eine Möglichkeit, das ermöglicht erst einmal Riesenersparnis an der Treiberentwicklung. Die Sachen, die besonders kritisch jetzt laufen, weil das wirklich bei jedem Betriebssystem, bei jeder anderen Plattform, bei einer anderen Version eben anders aussieht, dadurch lassen sich eine enorme Einsparungen machen und diese Fehlerquelle lässt sich dadurch ein bisschen was reduzieren und man muss sich wirklich dann nur für die GPU-Treiber kümmern und für die Anpassung an das Interface. Das ist schon eine enorme Zeitersparnis und bringt dann vielleicht auch die Möglichkeit, dass die GPU-Treiber noch verbessert werden, noch besser, noch leistungsfähiger werden, weil man sich dort mehr konzentrieren kann drauf. Dann das nächste ist natürlich einfachere Treiber-Tests. Dadurch, dass man nicht jedes Mal einen eigenen Test und eine eigene Simulation für Grafikkarten schreiben muss, um die Treiber zu testen, sondern mit diesem neuen Gallium 3D-Interface hat man auch die Möglichkeit, Hardware zu testen, die gar nicht da ist, also Hardware zu simulieren, ganz einfach durch dieses Gallium 3D-Interface und eine Komponente, die das dort erlaubt. Das ist also wirklich enormer Fortschritt und ich bin mir sicher, das wird sicherlich von den Grafikkartenherstellern mit Freuden empfangen. Es gibt viele Grafikkartenhersteller, die schon drauf angesprungen sind. Wie bereits erwähnt, Intel entwickelt ihre Treiber nur nach dem Gallium 3D. Mittlerweile für Linux und für Unix-Plattformen und wird sicherlich dann auch für Windows Gallium 3D einsetzen. Und da habe ich auch wieder was angesprochen. Gallium 3D ist kein Open-Source-eigenes Projekt, das nur für die Open-Source-Welt da ist, also FreeBSD oder Linux-Distros, sondern das kann auch für Windows verwendet werden, für OS 10 und für natürlich die verschiedenen mobilen Plattformen, das iPhone OS zum Beispiel, Windows Mobile, oder Android natürlich, dort kann es natürlich dann auch verwendet werden. Gut, kommen wir noch mal zu einer Sache, die ich vielleicht ein bisschen was herausgelassen habe, nämlich im Frontend selbst wollte ich jetzt mal die Anpassung des Frontends selbst ein bisschen beschreiben. Ihr kennt sicherlich eigene API-Layer, die es im Frontend schon gibt, DirectX zum Beispiel, 11 oder sowas, oder OpenGL, was es auch gibt als in Form von Mesa, Mesa OpenGL, das kennt ihr sicherlich alles. Das sind ja quasi schon fertige APIs, die auch für das Betriebssystem verwendet werden und die Grafikkartenhersteller schon ansprechen können. Das heißt, diese Technologie besteht ja schon zum Teil. Wie oder wo gibt es da jetzt Anpassungen? Wie muss sich das ändern? Was muss dort angepasst werden an den bestehenden APIs? Im Grunde genommen ist das relativ wenig. Denn ein Beispiel, was ich nennen möchte, was schon fertig ist, was auch in Fedora 13 mit dem Nouveau das erste Mal vernünftig ausgenutzt werden wird, ist die OpenGL Mesa-Unterstützung zum Beispiel und mit der Hilfe von Gallium. Das heißt, mit anderen Worten, die Mesa-Leute selbst haben im Grunde genommen an ihrem Mesa-Modell nichts geändert. Sie haben nur, weil das sind ja zufällig jetzt auch die Gallium 3D-Entwickler, das könnte natürlich auch sein, dass das auch für andere Technologien die Gallium 3D-Entwickler übernehmen könnten, eventuell. Bei DirectX würde ich dann doch eher sagen, wird das Microsoft übernehmen, weil Microsoft da doch relativ affin ist und relativ das Ganze immer blocken möchte, was die Offenlegung von DirectX angeht. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall könnten das dann auch Dritthersteller übernehmen, diese Anpassung. Man benutzt also ein ganz normales Mesa OpenGL und dazu wurde einfach nur ein Mesa Gallium Treiber entwickelt, der quasi dieses Mesa OpenGL erlaubt, mit dem Gallium 3D Interface zu kommunizieren. Das heißt, man muss einfach nur wieder ein Zwischenlayer schalten zwischen dem Mesa OpenGL und dem Gallium 3D Interface. Es ist in dem Fall, weil es die gleichen Entwickler sind, haben sie es direkt in das Mesa integriert, also ein Mesa Gallium Treiber, so haben sie das genannt. Und das müsste dann auch für andere Technologien, also für DirectX wurde es sogar, glaube ich, auf der FOSDEM angekündigt, dass es dann auch eine Anpassung für Gallium 3D geben wird, das heißt so ein Treiber geben wird, wahrscheinlich, der dann auch ermöglicht, mit DirectX direkt zu kommunizieren. Das heißt, die Infrastruktur steht eigentlich schon. Gallium 3D ist auch schon in Version 1.0 zumindest, also in der stabilen Version schon draußen. Es gibt schon einige Patches und einige weitere Versionen und das Ganze wird relativ interessant, wie ich finde. Ist, glaube ich, die Zukunft für die Grafikkartentreiber, auf immer mehr Plattformen verfügbar zu sein und das relativ schnell und immer beste Performance zu liefern und eine Standardisierung durchzuführen für die verschiedenen Plattformen. Das ist eine sehr, sehr gute und interessante Idee und man hat sich nicht nur bei dieser Standardisierung geeinigt, dass man das so machen möchte, sondern man hat auch auf Performance geachtet oder hat einige alte Systeme, die jetzt überholt werden müssen, wirklich dann auch überholt. Und man wartet mit sehr interessanten Ideen auf. Und wir werden sehen, mit Ubuntu 10.04 wird ein erster Gallium 3D-Treiber mit Nouveau fürs 2D zumindest verantwortlich sein. Mit Fedora 13 zum Beispiel werden wir auch eine 3D-Geschichte dazu bekommen. Das heißt, der Nouveau-Treiber mit 3D-Unterstützung, mit Mesa OpenGL-Unterstützung wird auch mit an Bord sein und das wird sicherlich eine sehr, sehr interessante Sache, das mal auszuprobieren und dann auch zu schauen, inwiefern das dann jetzt übernommen wird für mobile Applikationen, für Android-Phones, da bietet es sich zum Beispiel an, oder auch für Windows-Mobile-Phones oder auch fürs iPhone, wobei ich bei iPhone und Windows Windows-Mobile-Phone doch ein bisschen was skeptisch bin, was das angeht. Die sind eher dafür bekannt, dass sie eigene Süppchen kochen und die dann auch wirklich ausnutzen wollen. Wollen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Zumindest auf dem PC-Markt für die verschiedenen Plattformen sehe ich da doch schon enorme Vorteile. Und es hängt ja im Grunde genommen nicht nur von den Betriebssystemherstellern ab, ob die jetzt Gallium quasi einsetzen, ob sie das mit einbauen in ihr System, sondern es hängt vor allen Dingen auch von den Grafikkartenherstellern ab, ob sie das haben wollen. Denn Grafikkartenhersteller haben natürlich einiges an Druckmittel, was sie an die Betriebssystemhersteller quasi übergeben können und durchführen können und haben auf jeden Fall. Und sie können da ein bisschen Druck aufbauen, um bestimmte Sachen einzupflegen. Das Interessante bei Gallium 3D, die alte Leier, die man vielleicht hatte, was man vielleicht von OpenGL und DirectX, dem Streit da vielleicht so ein bisschen kennt, hat sich mit Gallium 3D so ein bisschen erledigt, weil man dort die Möglichkeit hat, auch Module hinzuzufügen. Ich hoffe allerdings, dass diese Module dann in vernünftiger Weise hinzugefügt wird, dass sich also dieses 3D, das Gallium 3D-Projekt oder die Teammitglieder da nicht zu jedem Mist überreden lassen, also jeden Mist als Modul anzuerkennen und in das Interface mit reinzuladen, sondern dass das wirklich dann so ein bisschen standardisiert bleibt, damit wir dann wirklich in Zukunft bessere, schnellere, stabilere Grafikkartentreiber haben. Mehr Informationen zu diesem ganzen Gallium 3D-Projekt gibt es natürlich auf der Seite. Das findet ihr auf vmware.com, denn die Trunkston-Leute sind ja jetzt von VMware aufgekauft worden und das werden wir sicherlich dann auch in ferner Zukunft auch auf den virtuellen Maschinen sehen können, denn VMware ist ja bekannt für ihr VMware Workstation oder VMware Server und dort wird sicherlich dann Gallium 3D auch eine Rolle spielen und seid gespannt drauf, wie das jetzt in den nächsten Jahren aussieht. Ich bin mal sehr, sehr gespannt auf die neuen coolen Gallium 3D Treiber. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. machen wir mal weiter mit einigen Neuigkeiten. Und zwar habe ich ja in den letzten Sendungen so ein bisschen das Thema Haiku vernachlässigt und möchte jetzt in diesen Neuigkeiten ein Update bringen. Alles das, was es Neues gibt in Sachen Haiku. Und zwar zum einen eine ganz große Neuigkeit, die uns auch immer mehr zur Alpha 2 mit hinführen wird, ist es, dass Haiku jetzt eingestellt hat. Und zwar hat Haiku den User Stippy eingestellt oder beauftragt, einen nativen Webbrowser auf Basis des bereits portierten WebKits zu schreiben. Und er wird dafür in 160 Arbeitsstunden bezahlt und ist quasi auch schon dabei, hat auch schon eine erste frühe Testversion rausgebracht. Das Ganze nennt sich Haiku Launcher und ist halt bisher nur ein WebKit-Browser, wo ihr quasi herumklicken könnt. Ihr könnt allerdings auch schon hier auf so Seiten wie Gmail oder so weiter gehen. Die funktionieren alle wunderbar, sind auch kompatibel damit. Und bisher eben halt nur ein WebKit-Browser. Es fehlen noch so Sachen wie Bookmark-Management, Cookies, Passwort-Manager, History, SSL-Zertifikat-Manager oder ein Download-Manager. Das fehlt alles noch, wird allerdings hoffentlich auch mit einfließen. Und damit bekommt Haiku dann auch einen modernen, nativen Browser. Ein weiterer Browser, den es ja schon seit etwas längerem gibt, jetzt auch für Haiku, auch auf WebKit basierend, ist Aurora. Allerdings benötigt der Qt 4. Und da Qt 4 nicht, so haben die Entwickler gesagt, nicht mit Haiku mitgeliefert wird, standardmäßig, wird halt eben auf Basis eines nativen Browsers oder auf Basis des bereits portierten WebKits ein nativer Browser entwickelt, der dann all diese Funktionen haben wird. Und das Tolle bei diesen ganzen Funktionen wie Bookmark-Management oder History ist natürlich, dass man das dann auch im Betriebssystem, im Dateimanager von Haiku selbst durchsuchen kann. Das heißt, ihr könnt dort einfach in der normalen Suche, wo ihr nach Dateien sucht oder nach Musikstücken, könnt ihr auch nach Bookmarks oder nach Histories suchen. Das wird alles darüber geregelt, dass diese Bookmarks und die History quasi als Dateien im Dateisystem abgelegt werden und in ihren Attributen werden dann die Werte gespeichert, die wichtig sind für die Bookmarks, die URL zum Beispiel, der Titel der Seite oder weitere Tags, die man zu diesem Bookmark hinzugefügt hat. Das ist eine sehr, sehr nette Sache und hebt das Ganze dann auch so in die Richtung semantische Suche, was man bereits aus KDE 4.4 jetzt mittlerweile auch kennt, was ja dort auch aktiviert worden ist. Und das wäre dann, wenn dieser Webbrowser fertig ist, im Grunde genommen auch in dieser Form zumindest, also in dieser Webbrowserform zumindest auch auf Haiku möglich, was natürlich eine sehr, sehr schöne und gute Sache ist. Das nächste Update, was ich so ein bisschen geben möchte, ist ein WLAN-Update. Dort sind fast alle FreeBSD-WLAN-Karten, die unterstützt werden, werden jetzt mittlerweile auch auf Haiku unterstützt. Das heißt, fast alle Treiber wurden portiert. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen was fehlt, wo man auch noch auf die Zustimmung der Hersteller warten muss, ist die für einige Grafikchips spezifischen Firmware-Dateien. Die müssen halt noch eingespielt werden auf Haiku, damit man diesen Chip einfach benutzen kann. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Linux-User seid, dort brauchtet ihr bei einigen Distros ist es immer noch möglich oder nötig, Firmware-Dateien, damit die Chips dann, die WLAN-Chips vernünftig laufen. Das muss jetzt bei Haiku auch noch alles geklärt werden, dass die mitgeliefert werden dürfen in irgendeiner Form, vielleicht auch nur später heruntergeladen werden müssen von der Herstellerseite. Das muss noch geklärt werden, aber ansonsten würde ich dann sagen, wenn das geklärt ist und der Haiku Launcher ein bisschen was stabiler, vielleicht einen Bookmark-Manager bekommt, können wir mit einer Alpha 2 von Haiku rechnen, was auch schon in der Mailingliste schon vorgeschlagen worden ist, da man die Lehren, die man aus der Alpha 1 gezogen hat, die Bugfixes jetzt auch schon quasi fast am Ende sind und man jetzt wirklich damit anfangen möchte, weiter und schneller zu entwickeln und wieder eine neue Version rauszugeben, die dann ausgiebig getestet werden kann. Im Kern des Systems hat sich natürlich auch einiges getan neben diesem WLAN, was jetzt standardmäßig mit drin ist. Gibt es dort auch einige Anpassungen an USB, dass USB dann fast 100 oder 200% schneller läuft. Die Audiotreiber wurden angepasst, sodass es weniger Delays gibt und dass vor allen Dingen einige Störungen bei Intel HDR Soundkarten aufhören quasi oder nicht mehr vorhanden sind. Und da alles das weist mich auch selber darauf hin, ja, eine Alpha 2 wäre jetzt vielleicht in den nächsten Monaten vielleicht auch so in Richtung so Ubuntu 10.04 oder so April-Release, sagen wir mal so, März-April-Release wäre das schon denkbar. Ein weiteres Update auch so in Richtung für alle diejenigen, die sich so für Programmierung unter Haiku vielleicht ein bisschen was informieren möchten, allerdings auch allgemein was programmieren möchten und dafür die Programmiersprache C++ erlernen wollen. Dort hat der Haiku-User und Developer Darkwim einen kleinen C++-Kurs gestartet und der ist jetzt, glaube ich, mittlerweile bei Folge 8 angelangt. Und das ist so ein C++-Kurs zunächst einmal, also zumindest bis zur Folge 8, so ein allgemeiner. Das heißt, jeder, der noch nicht in C++ was geschrieben hat, der sollte sich das mal auch mal anschauen. Das Ganze gibt's auf der haiku-os.org Seite. Dort in der Blogosphäre werdet ihr die verschiedenen Lessons finden. Das Ganze ist in Englisch gehalten natürlich. Und ihr könnt euch dort dann, wenn ihr C++ lernen wollt, dort einiges lernen. Ich finde das eine sehr gute Idee, sehr gut und schön erklärt, auch mit so kleinen Aufgaben, die ihr dann am Ende stellt, so quasi Hausaufgaben, die man machen kann zu dem Ganzen. Dort lernt man wirklich eine ganze Menge mit und ich muss wirklich sagen, sehr gut gemacht, weiter so. Dann noch ein kleines Update, die FOSDEM 2010 hat ja stattgefunden und das ist so ein voller Erfolg für das Haiku-Team gewesen, denn die hatten ja einen quasi eigenen Raum zusammen mit allen anderen alternativen Betriebssystemen, der Alt-OS-Room, so könnte man das sagen, das ist ein kleiner Saal gewesen, kleine Klasse könnte man sich vorstellen, da passen dann also 40, 50 Mann rein und die konnten sich dann ein paar Vorträge dort anhören und ansehen. Und das Interessante dabei ist, dass die meisten Vorträge wirklich von Haiku-Jüngern gemacht worden ist oder auch zumindest Haiku sehr nahestehenden Leuten gemacht worden, zu verschiedenen Themen auch gemacht worden sind. Nicht nur Haiku-spezifische Themen, die natürlich auch sehr, sehr interessant sind, sondern auch andere interessante Themen. Und das Ganze war ein voller Erfolg. Der Saal war überfüllt, so hat man das gehört. Und falls ihr mehr dazu erfahren wollt, zu dieser ganzen FOSDEM 2010, was jetzt die Alt-OS-Ecke angeht. Dort gibt es einen kleinen Bericht auf haiku-os.org auch zu lesen. Müsst ihr ein bisschen was runterscrollen, ist glaube ich der dritte, vierte Artikel. Und dort findet ihr dann Informationen, die dann jetzt für Haiku relevant sind. Allgemein zu FOSDEM 2010 gibt es mittlerweile auch auf fosdem.org die Video-Recordings, also Aufzeichnungen der verschiedenen Reden, da sind die Lightning-Talks dabei, also die wirklich großen Redner, die dort aufgetreten sind, aber auch aus verschiedenen Räumen sind einige Talks aufgezeichnet worden. Was ich euch dort auch empfehlen kann, ist zum Beispiel Andrew Tannenbaums Rede oder Vortrag zu Minix 3. Das habe ich ja auch hier mal vorgestellt, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Update zu dem, was da jetzt abläuft. Für all diejenigen Leute, die das Ganze interessiert. Auch sehr interessant für Leute, die sich mit Linux-Entwicklung ein bisschen auseinandersetzen wollen. Also jetzt nicht Linux-Distributionsentwicklung, Programme auf Linux entwickeln, sondern Linux-Kernel-Entwicklung. Dort gibt es einen netten Beitrag von George Hartman, glaube ich, ist es. Und der redet halt davon, wie man Patches zum Kernel committen kann und was eigentlich alles ein Linux-Kernel-Patch ist. Das ist manchmal ein bisschen lustig, weil wenn man dort die Formatierung korrigiert, kann man auch schon einen Patch einsenden. Also Formatierung ist ja alles C plus C-Code. Alles C-Code. Und wenn man dort einfach die If-Formatierung anders setzt, die Tabs anders setzt, kann man das schon als Patch einsenden und landet dann wirklich eventuell als Committer für den Kernel auf irgendeiner Liste. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Vortrag, den er da hält und er zeigt euch auch kurz, wie die Entwicklung des Kernels aussieht, wie die Patches committed werden mithilfe des Git-Systems. Also ein sehr, sehr interessanter Vortrag. Schaut auf jeden Fall mal rein. Die Video-Recordings gibt es auch auf YouTube. Das heißt, auf YouTube gibt es einen eigenen FOSDEM-Channel. Dort ist es allerdings ein bisschen verwurstelt mit den 2009er-Vorträgen. Das heißt, ihr müsst euch da ein bisschen durchklicken. Ich finde es auf dem Server zum Download ein bisschen einfacher. Dort habt ihr dann einen Ordner 2010 und findet dort alle Reden, alle Vorträge zu diesem Jahr drinnen. So, das war's eigentlich auch schon für diese Sendung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt zu Gallium 3D. Ihr seid jetzt so ein bisschen klüger, was der aktuelle Stand von Haiku angeht, dass die Alpha 2 bald kommen wird. Und ihr wisst jetzt auch, dass die FOSDEM Recordings online sind und ihr könnt euch die auch mal anschauen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, C++ zu lernen, falls ihr das wollt. Im Grunde genommen also wieder eine gelungene Sendung, würde ich sagen. Und ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.